Sprachmann, Bildbeschreibungen. Who are you? Sie saß auf den Steintreppen am Ufer des Ganges, schaute mich an und ich setzte mich zu ihr. Wer bist du? Fragte mich ihr Gesichtsausdruck. Als ich mich unaufgefordert mit Namen und Beruf vorgestellt hatte, lächelte sie und schüttelte den Kopf. Da verstand ich ihre Frage und begann mich darauf einzulassen, in mir selbst nach der Antwort zu suchen. Baba. Baba, ähnlich unserem Papa, ist die respektvolle Anrede für Väter, aber auch für die weisen, spirituellen Männer Indiens, die noch heute gesellschaftlich hoch angesehen sind. Zumeist besitzlos leben sie von Spenden und Gaben. An den heiligen Orten Haridwar, Rishikesh und Varanasi bin ich ihnen begegnet. Mit einigen verbrachte ich viel Zeit. Sie wurden nie müde, meine vielen Fragen zu beantworten und luden mich ein, mit ihnen zu meditieren. Auf die Nennung ihrer Namen habe ich zumeist verzichtet, denn sie sagten selbst oft zu mir, dass Namen nicht wichtig seien. Denn das Selbst ist namenlos. Der Baba auf diesem Bild wurde mein Begleiter in Rishikesh. Er brachte mich an die heiligen Stätten, in Tempel und Ashrams, stellte mir andere Babas vor und hatte diesen tiefen, inneren, unerschütterlichen Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Ich spüre diese starke Verbindung noch heute. Samadhi. Der Begriff aus dem Sanskrit heißt wörtlich Versenkung und wird oft als der Zustand der Erleuchtung bezeichnet. Wenn man ihn im Zusammenhang mit Brahman versteht, ist es die fundamentale Selbsterkenntnis. Das Erkennen des wahren Selbst, Atman, als untrennbarer Teil des Ganzen, Brahman. Der Baba auf dem Bild macht gerade diese tiefste Erfahrung von Bewusstsein. Es war auch für mich förmlich spürbar. Mir kamen unaufhaltsam die Tränen der Rührung und Berührung. Rishikesh. Rishikesh ist ein berühmter spiritueller Kraftort am Fuße des Himalaya. Viele Rishis, Seher, haben sich hier einst und jetzt niedergelassen. Hier spürt man besonders intensiv, dass alles Lebendige beseelt und von Brahman durchdrungen ist. Nicht nur der Mensch, sondern auch alles Organische, was wir als Natur bezeichnen. So werden auch Bäume als lebendige Wesen erkannt und verehrt. Der uralte Baum auf dem Bild gilt in Rishikesh als heilig. Der Ort wird wie ein natürlicher Tempel zur Meditation aufgesucht. Asatoma Satgamaya. Wir rezitierten stundenlang dieses wohl eines der ältesten und schönsten indischen Mantras aus den Upanishaden. Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Es bedeutet so viel wie: Führe uns vom Unwirklichen zur Wahrheit, von der Dunkelheit ins Licht, von der Identifikation mit dem Vergänglichen zur Erfahrung des Ewigen. Es ist die Initialisierung der Brahman-Erfahrung. Shanti, der Friede, der tiefe innere Friede in uns, führt uns auch zum Frieden mit allem. Der Baba sagt mir, dass es so lange keinen Frieden auf dieser Welt geben wird, solange wir diesen Frieden nicht zuerst in uns selbst finden. Om. Om ist die heilige Silbe, das bedeutendste indische Mantra, der Urklang, aus dessen Vibration das gesamte Universum entstand, heißt es in den Upanishaden. Es drückt das formlose All und alles aus, Brahman. Es ist wirklich erstaunlich, was geschieht, wenn man das Om aus dem tiefsten Inneren heraus im Rhythmus des Atems für eine Weile wiederholt ausspricht und der ganze Leib wie ein Klangkörper vibriert. Der Baba auf dem Bild tat dies auf eine ganz besondere, tiefe, berührende Art und Weise. Er brachte mir bei, dass man die Bedeutung des Om nicht verstehen kann, aber durch die Übung des wiederholten Rezitierens durch Resonanz selbst zum Om wird. Man kommt zurück an seinen eigenen Ursprung. Black Eyes. Jenes zweijährige Mädchen auf dem Arm seiner Mutter warf mir diesen magnetischen Blick zu, der mich inmitten der Menge magisch anzog. Ich ließ mich auf diesen Blick ein, und obwohl die meisten Kinder schnell wieder wegsehen oder gar Angst bekommen, ließ sie ihn minutenlang nicht von mir. Ich hatte wieder das Gefühl, einer ganz alten Seele zu begegnen. Amba. Die Großmutter auf dem Bild ist fast 100 Jahre alt. In Rishikesh nennt man sie auch respektvoll Amba, Mutter. Oder auch göttliche Mutter, oft als Beinamen der hinduistischen Hauptgöttinnen Durga oder auch Kali verwendet. So strahlt sie diese mütterliche Weisheit aus, von der wir in dieser Welt gerne mehr hätten. Anti-Problem. I am anti-Problem, sagte er immer wieder. Dinge geschehen um uns herum. Manche betreffen uns, andere nicht. Ein Geschehnis wird erst dann zum Problem, wenn wir es zulassen, dass es unser Denken dazu macht. Aber wir können ohnehin nur tun, was in unserer Hand liegt. Alles darüber hinaus geschieht. Es ist, wie es ist. Wenn wir das annehmen können, wie es ist, im Vertrauen darauf, dass sich alles zum Guten wendet, gibt es kein Problem. Das ist Anti-Problem. Haridwar. Haridwar bedeutet übersetzt das Tor zu Gott. Die Pilgerstadt am Ganges ist einer der vier indischen Orte, an denen all 12 Jahre die Kumbh Mela stattfindet, das größte religiöse Fest der Welt. Die Fügung wollte es, dass ich 2016, während der Art Kumbh Mela dort war, wo Millionen von Pilgern mit ihren Krügen Kumbh das Wasser aus dem heiligen Fluss schöpfen und auf ihren Schultern an ihre Heimatorte zurücktragen, ohne dass der Krug auf dem Weg den Boden berührt. Er ist bunt wie das Leben selbst. Und alle Farben spiegeln sich im Fluss des Lebens. Viele Sadhus und Babas, die sonst vollkommen zurückgezogen leben, sieht man nur während des heiligen Fests, Mela, in der Öffentlichkeit. So kam es zu einzigartigen Begegnungen, von denen ich manche bebildert habe. Purple. Besonders nachts wird Haridwar während der Kumbh Mela zur Lichterstadt. Alle Plätze sind mit bunten Scheinwerfern hell beleuchtet. So ergaben sich Aufnahmen mit Lichtreflexionen, die mit dem bloßen Auge nicht zu sehen waren. Enlightenment nannten die Babas diese Lichter, und ich verbrachte mit ihnen lange Nächte bis zum Morgengrauen in diesem Spektakel. Shades of Blue. In den Augen meines Gegenübers funkelten die Lichter, bis alles eins wurde. Ein Bad im Ozean der Farben. Old Wisdom. Weisheit ist der Schatz, den jeder Mensch in sich trägt. Man kann sie nicht erlernen, aber entdecken. Der Baba sagte mir: Alles, was du lernen kannst, ist die Kunst, dich an das zu erinnern, was an Weisheit in dir ist. Sie ist so alt wie die Menschheit selbst und noch viel älter. Sie ist Teil eines jeden von uns und offenbart sich dann, wenn unsere Gedanken ruhen, damit wir ihre leise Stimme hören können. Oneness. Wir haben so viele Fragen, aber es gibt immer nur eine Antwort. Das klingt verwirrend. Gemeint ist, dass wir die Antwort auf all unsere Fragen in unserem Innern finden, wenn wir eins sind mit uns selbst, anderen und unserer Umwelt. Wenn wir aus dieser inneren Wahrheit heraus handeln, tun wir stets das Richtige. Oneness taucht in vielen meiner Gespräche auf. Immer wieder. Es ist das Fundament, das Einzige, was uns Sicherheit geben kann. Darkness. Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht und Licht ist die Abwesenheit von Dunkelheit. Beides ist immer da. Es gibt kein Entweder-Oder, sondern nur ein Sowohl-als-auch. Wenn wir die Wirklichkeit um uns herum als Phänomen begreifen, das erst durch unseren Verstand gedeutet wird, also Bedeutung erhält, dann gibt es kein Schwarz oder Weiß, sondern immer beides. Denn das eine könnte ohne das andere erst gar nicht entstehen. Alles ist in dem einen, Brahman, enthalten. Trikuti. Der Begriff steht für das dritte Auge, der Punkt zwischen den Augenbrauen. Man sagt auch, dort sei unsere Intuition. Man sieht dadurch, was die Augen nicht sehen können, was aber dennoch existiert. Wer jemals einen hinduistischen Tempel besucht und an einer Zeremonie teilgenommen hat, bekommt als Blessing eine Markierung aufgetragen. Hintergrund dabei ist das Gewahrsein und die Fähigkeit, das Unsichtbare zu sehen, die man durch aktive Meditation, Yoga oder rituelle Handlungen schult. Ananda. Der Name dieses Babas ist ein wichtiger Begriff der indischen Philosophie. Er bedeutet das höchste Glück, aber in der wörtlichen Übersetzung die Abwesenheit von Unglück. Arthur Schopenhauer, der die Upanishaden als die lohnendste und erhebendste Lektüre, die auf der Welt möglich ist, bezeichnet, nahm in seinem Hauptwerk die Welt als Wille und Vorstellung, die im Begriff des Ananda enthaltene Definition auf, indem er sagte, Glück ist die Abwesenheit von Unglück. Kashi. Kashi oder auch Varanasi oder Banaras genannt, ist die heiligste Stadt Indiens. Kashi bedeutet die Leuchtende oder die Stadt des Lichts. Banaras bedeutet, wo der Saft des Lebens, Rasa, immer frisch, Bana ist. Nirgendwo sonst ist die lange Geschichte Indiens noch so präsent. Es ist die älteste noch lebendige Stadt der Welt. Man sagt, dass der Tod in Kashi die Seele befreit. Moksha. So wünschen sich auch heute noch viele der gläubigen Inder, an diesem Ort zu sterben. Mahashivaratri. An diesem wichtigen Feiertag, der heiligen Nacht von Shiva, einem der hinduistischen Hauptgötter, strömen Millionen von Pilgern nach Kashi, um die traditionellen Zeremonien und Rituale zu praktizieren. Wir begehen mehrere Male das Yagya, das Feuerritual. Mein Freund auf dem Bild ist ein Pandit, ein gelehrter, hochverehrter Brahmane, der mich in die symbolische Bedeutung der verschiedenen Traditionen einführt. Auch wenn mein Interesse weniger der Religion des Hinduismus gilt, ist es faszinierend, wie sich hier das Weltbild des Veda in Symbolhandlungen ausdrückt. Black Baba. Während die meisten Babas eher leuchtend bunte Gewänder tragen, machte es mich neugierig, warum dieser Baba ganz in Schwarz gekleidet war. Er machte dadurch einen finsteren Eindruck, doch im Gespräch stellte sich heraus, dass er ein sehr lustiger Geselle war. Für ihn symbolisiert das Schwarz die Leere, das formlose, reine Bewusstsein. Beim Schließen der Augen während der Meditation gehst du ja auch in dieses schwarze Nichts. Aber in diesem Nichts ist es spürbar, das reine Bewusstsein, erklärte er mir. Es erinnerte mich an die javanische Kultur, in der das Schwarz ebenfalls für die Erkenntnis steht, dass das Leuchtende nur der Geist selbst ist, der das göttliche Licht reflektiert, also das Beseelte in uns. Es kommt meiner Erfahrung gleich, dass in den Momenten der totalen Verbundenheit ebenfalls alles Äußere verschwand, was sich auch durch den zumeist schwarzen Hintergrund der Porträts widerspiegelt. Purnima. Purnima, der spirituelle Name des Mannes auf dem Bild, heißt übersetzt Vollmond und hat in Indien eine tiefe symbolische Bedeutung. Der Vollmond reflektiert das Sonnenlicht in ganzer Fülle. Purna. Purnima ist also der Erfüllte. Es ist das Wissen darum, dass wir tief in unserem Inneren vollkommen sind. Akasha. Akasha ist in den Veden das Element von Luft, Raum oder Äther. Das Schwenken des Weihrauchkelchs, Dunachi, während der Arati-Zeremonie symbolisiert den vom Bewusstsein erfüllten, immateriellen, endlosen Raum, den Äther in uns und um uns herum, den wir nicht greifen, aber durch Rauch und Duft symbolisch wahrnehmen können. Mother India. Die 80-jährige Frau auf dem Bild war für mich eine der eindrücklichsten Begegnungen meiner gesamten Reise. Sie lebt auf dem Mittelstreifen einer der befahrensten und chaotischsten Hauptstraßen von Kashi. In der prallen, heißen Sonne, inmitten des fast unerträglichen Gestanks von Abgasen und Abfall, tosender, nie endender Lärm. Man könnte sagen, die Hölle auf Erden. Immer wieder ging ich zu ihr und sie wurde für mich zum Mahnmal für die Bedeutungslosigkeit der meisten Probleme, über die wir täglich jammern. Sie hat ihre Familie verloren und kam in die große Stadt, um dort durch kleine Gaben überleben zu können. Ein Ladenbesitzer lässt sie nach Ladenschluss um 10 Uhr abends in seinem T-Shirt-Shop übernachten, wenn es regnet. Ansonsten sitzt sie die ganze Zeit über zwischen Bettlern an ihrem Platz. Sie ist abgemagert, Haut und Knochen. Und nicht jeden Tag bekommt sie etwas zu essen. Sie könnte also der unglücklichste Mensch der Welt sein. Ist sie aber nicht. Sie sei sehr zufrieden, sagt sie mir. Und auf eine eindrucksvolle Art strahlt sie das auch aus. Sie lebt im absoluten Jetzt. Jetzt, sagt sie, sei sie glücklich über ihr Lebendigsein. Sie habe keine Schmerzen. Sie vertraue darauf, dass sie immer wieder etwas zu essen bekomme und dass alles gut ist, weil es so ist, wie es ist. Sie habe keine Angst. Ihr könne niemand etwas stehlen. Sie sei glücklich, weil sie sich keine Sorgen um Verlust machen müsse. Sie verkörpert das reine, pure Sein. Sie identifiziert sich nicht mit ihrem Körper oder ihren äußeren Umständen. Sie hat keine Angst vor dem Tod. Sie ist in ihrem tiefen Dasein unabhängig von allem Irdischen. Sie ist reiner Geist. Ich nannte sie Mother India, die Urmutter der alten indischen Weltanschauung. Relaxing the Mind. Jeden Tag, wenn ich am Ufer des Ganges entlang lief, egal zu welcher Tageszeit, saß dieser Baba auf derselben Steintreppe und schaute dem bunten Treiben zu. Wir grüßten uns stets. Er nannte mich auch Baba. Eines Tages setzte ich mich hin zu ihm und fragte ihn die wahrscheinlich typischste westliche Frage: Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Er lächelte mich aus seinem tiefsten Inneren heraus an und sagte: Relaxing my mind. Ich musste lachen, aber mehr über mich selbst als über seine Antwort. Moksha. Viele Babas, die in Kashi leben, wollen dort auch sterben. Moksha bedeutet wörtlich Erlösung oder Befreiung. Es ist das abschließende spirituelle Lebensziel. Der Fluss geht im Ozean auf, erklärt er mir. Der Austritt aus dem Zyklus der Wiedergeburt, die in immer dasselbe irdische, materielle Gefängnis des Ego-Ichs führt. Moksha geht ebenso wie etliche andere Begriffe der alten Kulturen über das verstandesmäßig Erfassbare hinaus. Der Baba auf dem Bild hat sich für Moksha entschieden, sagt er. Das bedeutet für ihn, dass er sich bereits zu Lebzeiten aus allem Ich verabschiedet hat. Seine weiße Gesichtsbemalung symbolisiert das weiße Blatt Papier, das Unbeschriebene, das Nichtvorhandensein einer Persönlichkeit oder menschlichen Kategorie. Ayurveda. Mein Freund auf dem Bild beherrscht die Heilkunst des Ayurveda. Dieser Begriff setzt sich aus den Worten Ayus, Leben und Veda, Weisheit zusammen. In Indien wird es auch heute noch als Wissenschaft gelehrt. Der Ayurveda sieht das Leben als eine Ganzheit von Körper, Sinnen, Verstand und Seele. Krankheit entsteht durch ein Ungleichgewicht der einzelnen Aspekte, sodass die Balance und Harmonie stets im Mittelpunkt einer gesunden Lebenspraxis stehen sollte. Voraussetzung ist das Bewusstsein, um feinfühlig dafür zu werden, an welcher Stelle unser Leben aus dem Gleichgewicht zu geraten droht. Allein aus diesem Grund sollte die Meditation ein fester Bestandteil unseres Alltags sein. Neil Kant. Weniger bunt bemalt, weniger auffällig gekleidet als die Babas, gibt es auch weise Frauen, die sich auf die langen Pilgerreisen begeben. Am Fuße des Mahadev-Tempels in Neil Kant traf ich auf sie. Sie sprach nichts und war mir dennoch sehr nah. Klesha. Nur unser Verstand verursacht das Leid, sagte er mir und erklärt als aus vedischer Sicht die 5 Hauptursachen. Avidya, Ignoranz. Asmita, Identifizierung mit dem Ego-Ich. Raga, Verlangen, Wunsch. Dvesha, Abneigung. Und Abhinivesha, Furcht. All dies entsteht durch Gedanken. Und nur wer sich davon frei macht, wird den inneren Frieden, das wahre Glück finden. Neti Neti. Die grundlegenden Erkenntnisse der Veden waren die Basis und Inspiration vieler daraus abgeleiteten Dogmen und Religionen weit über Indien hinaus. Es einfach zu glauben, was da steht, ersetzt jedoch nicht im Ansatz die eigene Erfahrung. Der bloße Glauben verhindert das eher. Als ich mit dem Schriftgelehrten auf dem Bild darüber spreche, betont er fast bei jedem Thema immer wieder den Hinweis aus den vedischen Schriften. Neti Neti, was übersetzt so viel wie nicht das bedeutet. Das für mich Erhabene der Veden ist der Verzicht auf absolute Glaubenssätze. Es ist mehr Inspiration statt Instruktion und weist wie mein Gegenüber immer wieder darauf hin, dass du die Wahrheit nur selbst erfahren kannst und dich kein Buchwissen zur Erkenntnis führt. Vielleicht eher im Gegenteil, denn du nährst damit nur deinen Verstand. Reunion. Ich kenne dich. Mit dieser Begrüßung setzt sich der Sadhu zu mir und hält meine Hand. Das kann nicht sein. Wir sind uns sicher noch nie begegnet. Du musst mich verwechseln, antworte ich ihm. Er lächelt mich gütig an, als würde er mir meine Vergessenheit nachsehen. Nach einer Weile verschwindet das Gefühl der Fremdheit und das Vertraute stellt sich ein, das ich immer in diesen intensiven Begegnungen gespürt habe, wenn sich mein Gegenüber voll und ganz auf mich einließ. Wir kennen uns alle, sagt er nach einer Weile. Und mir wurde klar, was er damit meinte. Samsara. Jede Geburt ist eine neue Etappe auf unserer langen Wanderschaft. Samsara, sagt mir der Sadhu, der heilige Mann. Wieder und wieder werden wir, Atman, ins Leben geboren, um Erfahrungen zu machen. Die Welt, die Scheinwelt, betört uns mit ihren Verlockungen und die Begierden unseres Egos klammern sich mit Macht an das Materielle und Körperliche. Erst wenn wir so weit gereift sind, dass wir uns davon vollständig lösen, um im reinen Sein anzukommen, werden wir aus dem Kreislauf der Wiedergeburt befreit. Forgiveness. Güte entsteht dadurch, dass man ans Gute glaubt, sagt mir der Baba. Das Ego kann nicht verzeihen. Unser wahres Selbst vergibt. Auch unserem eigenen Ego, wenn es sich dessen bewusst wird. Freedom. Die meisten Babas schlafen unter freiem Himmel, an den vielen kleinen Altären, die tagsüber als Gebets- und Meditationsstätten genutzt werden. Diese Stätten sind sicher und auch heute noch in der indischen Gesellschaft unantastbar. Dadurch erreichen die Babas den höchsten Grad von Freiheit. Sie sind, auch nachts, frei von Angst und Sorgen. Ganga Arti. Beim abendlichen Ritual am heiligen Fluss Ganges setzen viele der Teilnehmer eine kleine Schale mit einem brennenden Licht auf die Wasseroberfläche. In seinem heute oft schon vergessenen Ursprung ist dies eine Symbolhandlung, die das Einssein des Selbst, Atman, hier die Flamme, der göttliche Funke, mit dem einen, Brahman, hier der heilige Fluss, der im Ozean des Seins mündet, zum Ausdruck bringt. Java. Die indonesische Insel Java ist nach Jawa benannt, der javanischen Kultur, die so alt ist wie die Menschheit selbst. Mit dem Fund eines circa 1 Million Jahre alten menschlichen Schädels in Ostjava geht man heute davon aus, dass es sich neben Afrika um eine der Geburtsstätten des Menschen handelt. Die verschiedensten politischen Epochen Javas haben eindrucksvolle Zeugnisse hinterlassen. Die Tempel von Borobudur, Bild und Prambanan sind nicht nur architektonische Meisterwerke, sondern steingewordene Ikonen der jeweiligen Philosophie. Aber im Kern hat die javanische Kultur nie ihr Java verloren. Sie hat die unterschiedlichen Perspektiven stets willkommen geheißen und integriert. So gibt es in der javanischen Sprache viele Wörter aus dem indischen Sanskrit für Begriffe, die die javanische Kultur selbst als unaussprechlich, nicht mit eigenem Namen versehen hat. Gleichwohl versteht man auf Java sehr genau, was mit Atman und Brahman gemeint ist. Kejawen. Kejawen ist die komplexe javanische Weltsicht, die für mich zu den bedeutendsten Schätzen menschlicher Weisheit gehört. Durch die ausschließlich mündlichen Überlieferungen sind die tiefen Erkenntnisse über das Sein an sich dem Rest der Welt noch nahezu unbekannt. Im Kern dieser Erkenntnisse ist der Mensch untrennbarer Teil der Natur, hinter der ein für den Verstand unsichtbarer, bewusster Geist die schöpferische Kraft ist, die auch wir in uns tragen. Durch tiefe Kontemplation lässt sich diese ewige Wahrheit erfühlen. Die Praxis der Meditation ist hier ebenso wie in Indien ein uraltes Ritual, durch das wir zur höchsten Erkenntnis gelangen. Allerdings wurde auf Java gar nicht erst der Versuch unternommen, dies konkret zu beschreiben oder gar zu verschriftlichen, weil man sich der Unerreichbarkeit durch den Verstand bewusst ist. Dafür gibt es auch heute noch überlieferte, rituelle Praktiken der Meditation, die ich selbst erleben durfte. Auch diese Erfahrungen lassen sich in Worten nur schwer ausdrücken. Aber ihre Magie ist in den Bildern enthalten und lässt sich auf diese Art am besten mitteilen. Maya Pahit. Die aus dem Lavastein oder Majapahit, die aus dem Lavastein des heute noch aktiven Vulkans Lamu gehauene Statue zeigt einen javanischen Majapahit-Krieger aus der hinduistischen Epoche Javas zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert. Er sitzt meditierend mit geschlossenen Augen und gibt dadurch Zeugnis, dass die kontemplative Innenschau uralte javanische Praxis ist. Rasa, das in uns wohnende Instrument der Wahrnehmung unseres höchsten Bewusstseins, ist das Rasa. Dem Sinn nach kann man es mit Gefühl übersetzen, in der Bedeutung des intuitiven Gewahrseins. Nicht zu verwechseln mit den uns ebenfalls eigenen Emotionen, die aus unserem Denken heraus entstehen. Mit meinem Freund R.M. Altyanta, einem Mitglied der königlichen Familie von Yogyakarta, meditiere ich an dem geheimen Ort im Königspalast, den die Könige vor langer Zeit zur Innenschau genutzt haben. Mbach Jombang. Am heiligsten Ort der alten javanischen Kultur, dem Strand von Parangtritis, der ozeanischen Heimat der Göttin des Südens, traf ich Mbach Jombang, einen Wanderdukun, der seit 50 Jahren auf seiner Pilgerreise barfuß und besitzlos ohne festen Wohnsitz auf der Insel lebt. Wir verbrachten viele Tage miteinander. Nachdem ich auch ihn in diesem tiefen Prozess fotografierte, bat er mich darum, ihm einen Fotoabzug zu schenken. Das war das erste Mal, dass mein Gegenüber sein Bild überhaupt selbst sehen wollte. Ein paar Tage später war es soweit. Als ich ihm den kleinen Fotorahmen in die Hand gab, zuckte er zusammen und verharrte mit weit aufgerissenen Augen minutenlang vor seinem Bild. Dunung Sukma Seyatiku, was so viel bedeutet wie »Ich sehe meine Seele«, murmelte er ein paar Mal. Dann nahm er mich in seine Arme. Nach einer Weile begann er zu lachen. Er fragte mich, ob es mir auch wirklich ernst damit sei, dieses Bild in einem Buch zu veröffentlichen. Ich versicherte es ihm. Dann lachte er wieder. »Und jeder auf der Welt kann das Buch kaufen?« »Das sei möglich«, sagte ich ihm. »Dann gehe ich jetzt auf große Reise und kann überall sein, wo jemand das Bild mit seinem Herzen sieht.« True Happiness. Eine gelebte javanische Weisheit besteht darin, sich nicht über das zu ärgern, was man nicht hat, sondern sich über das zu freuen, was man hat. Die bezaubernde Großmutter auf dem Bild hat ihre Sehkraft auf dem einen Auge verloren. Sie ist nicht traurig darüber, sondern glücklich, dass sie mit dem anderen Auge sehen kann. Glück bedeutet, wunschlos zu sein. Wunschlos glücklich. Sumara. Einer der zentralsten Begriffe des Kejaven ist das Sumara. Auch wenn ich heute genau weiß, was damit gemeint ist, fällt es mir dennoch schwer, es richtig zu übersetzen. Sumara meint das Einverständnis mit allem, was ist. Aber nicht Gleichgültigkeit, sondern Akzeptanz des Moments, des Augenblicks, den wir Leben nennen. Leben ist nie vor oder nach dem jetzigen Augenblick. Durch das Hadern mit der Vergangenheit oder die Sorge um das Künftige lenkt uns unser Verstand ab von diesem Augenblick, in dem immer alles ist, wie es ist. In der völligen Hingabe an diesen Moment, ohne Gedanken an das Davor oder Danach, vermeiden wir die Entstehung von Emotionen wie Groll über das, was war, oder Angst vor dem, was vielleicht kommt. Dieses Loslassen, das Einlassen auf das Jetzt, ist der Schlüssel zum inneren Frieden. Gunungan. Das Vajang, das javanische Schattenspiel, war über Jahrhunderte hinweg das wichtigste Medium des traditionellen Geschichtenerzählens. Die ganze Nacht hindurch erzählt der Schattenspieler epische Geschichten von Göttern und Lebenden. Auf dem Bild sehen wir einen Ausschnitt der Darstellung des javanischen Baum des Lebens. Jedes Detail der kunstvoll aus Leder gemachten Figur hat eine tiefe Bedeutung, mit der die Seele als höchstes Wesen der Natur symbolisiert wird. Keris. Das Keris ist der traditionelle javanische Dolch. Aber weit mehr als eine Waffe ist er ein spirituelles Instrument, eine Antenne gleich, die dabei hilft, das Höhere zu empfangen. Ein echtes Keris. Es gibt heute billige Nachbauten zu Dekorationszwecken. Kann nur von einem Meister wie auf dem Bild gemacht werden, der die geheimen Formeln und Mantras kennt, die während der aufwendigen Herstellung in das glühende Eisen hineingesprochen werden. Blacksmith. Der junge Schmied haut mit bis zu 40.000 Hammerschlägen auf das Eisen, das wieder und wieder gefaltet wird. Der gesamte Prozess ist ein uraltes spirituelles Ritual. The Divine Spark. Bei jedem Hammerschlag sprühen Tausende von Funken. Für mich symbolisiert das die Schöpfung an sich, wie es auch Friedrich Schiller in seiner Ode an die Freude ausgedrückt hat. Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, lateinisch das Selige. Wir betreten feuertrunken, himmlische, dein Heiligtum. Atman wird auch häufig übersetzt als der göttliche Funke in uns. Purpose. Der Abdi Dalem, ein Bediensteter des Königshauses von Yogyakarta, erzählt mir seine ganze Lebensgeschichte. Er war auf der Suche nach seiner Bestimmung, durchlebte viele Stationen, auch außerhalb Javas, bis er schließlich dahin zurückkehrte, wo er seine Suche begann. Er dient mit seinem Tun dem Erhalt der javanischen Kultur und sieht darin seine Lebensaufgabe. Er hat schließlich das gefunden, was er als tiefe Befriedigung erlebt. Eins im Tun und im Sein. Moko. Als ich ihn zum allerersten Mal traf und wir uns einander vorstellten, sagte er ganz selbstverständlich: Ich bin nicht Moko. Ich war tief beeindruckt über diese Art, es ganz einfach auszudrücken, dass Moko sich nicht mit seinem Ego-Ich identifiziert. Und er war glücklich darüber, dass ich sofort verstand, was er meinte. So entwickelte sich eine tief verbundene Freundschaft mit dem Dukun, dem Heiler, dem Kräuter- und Teegelehrten Moko, der während des Schreibens an diesem Buch ganz unerwartet seinen Körper verließ. Wenn ich einen kenne, der auf seinen Tod zu jedem Moment vorbereitet war, dann ihn. Ich habe viel von ihm lernen dürfen und bin und bleibe ihm immer zutiefst dankbar. Daher widme ich ihm dieses Bild, mit dem wir jederzeit wieder in diese nie endende Verbindung gehen können. Contemplation. Die Praxis der Meditation ist ein ganz alltäglicher Bestandteil der traditionellen javanischen Kultur. Kurze Augenblicke der Einkehr als ganz selbstverständliche Pause zwischen den alltäglichen Ereignissen, um ganz unaufgeregt wieder in seine Mitte zu kommen. Flute Player. Seit vielen Jahren reist der Flötenspieler durch ganz Indonesien, um Menschen mit seinen selbstgemachten Bambusinstrumenten zu erfreuen. Das improvisierte javanische Bambusflötenspiel erzeugt seine Melodien aus dem Inneren und ist dadurch auch eine Art, sich mit unserer wahren Natur zu verbinden und dies im Spiel auszudrücken. Sirius. Auch in den schwierigsten Situationen des Lebens ist in unserem Innern die Freude des Seins. Die Geste der vorgehaltenen Hand, hinter der sich in einem unpassenden Moment ein herzhaftes Lachen verbirgt, bringt dies zum Ausdruck. Es ist kein Auslachen, es ist keine Schadenfreude. Es ist die der javanischen Kultur eigene, höfliche Zurückhaltung, um den anderen nicht zu provozieren, wenn ihm vielleicht gerade gar nicht nach Lachen zumute ist. Ghost Forest. Auf Java wird zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt unterschieden. Es ist ganz selbstverständlich, dass man auch nicht manifeste Geister wahrnimmt. Daran wird der westliche Mensch wohl nur schwerlich glauben können, auch wenn dieses Phänomen ebenso in den alten Kulturen des Abendlandes auftaucht. An manchen Orten versammeln sich die Geister besonders zahlreich, wie in Gedong Songo, dem mystischen Wald auf dem Bild. Er ist als Geisterwald auf ganz Java bekannt. Da alles Lebendige einen Geist besitzt, gilt dies natürlich ebenso für die Bäume selbst, die in ganz Asien auch oft als heilig verehrt werden. Wisdom. Weisheit ist nicht Information, kein angelerntes Wissen. Sie entsteht nicht aus dem Verstand, sondern aus den Erfahrungen, die wir in unserem Innern machen können. So bin ich auf meinen Reisen vielen weisen Menschen wie dem Großvater auf dem Bild begegnet, die nie eine Schule von innen gesehen haben. Vielleicht wissen sie weniger, aber sie verstehen mehr. Smile. Das Lächeln ist nicht nur Ausdruck von Lebensfreude, sondern hat auch große Auswirkungen auf unser physisches Wohlbefinden. Ein Lächeln signalisiert unserem Körper, alles ist gut, und macht uns dadurch frei von Stress, der häufigsten Ursache aller heutigen Zivilisationskrankheiten. Darin liegt der weise Grund, warum in ganz Asien immer viel gelächelt wird, was wir aus westlicher Perspektive oft falsch interpretieren. Es ist ein inneres Lächeln, das absichtlich nichts mit den äußeren Umständen zu tun hat. Javanese Old Soul. Immer wieder begegnete ich Kindern wie dem fünfjährigen Mädchen auf diesem Bild, dessen tiefer Blick mich faszinierte. Man bekommt schnell das Gefühl, in diesen Augen schon Ewigkeiten an Lebenserfahrung zu erkennen. Javanese Yoga. Der javanische Tanz ist weit mehr als eine künstlerische Ausdrucksform. Seine Funktion kommt dem Yoga Indiens gleich. Die Tanzausbildung ist gleichzeitig ein spiritueller Weg, in dem nicht nur der Körper selbst, sondern auch das Bewusstsein eine zentrale Rolle spielt. Das ist auch der Grund, weshalb ich immer wieder, gerade mit Tänzern, diese tiefe Verbindung eingehen konnte. Ramayana. Das Ramayana ist ein großes indisches Epos, das auf Java heute noch große Beliebtheit erfährt. Es wird in Theatern und großen Freilichtbühnen nahe der bedeutenden hinduistischen Tempel wie Prambanan als Tanzdarbietung aufgeführt. Es zeigt, wie die einzelnen kulturellen Epochen in die javanische Kultur eingegangen sind. Lebendig und koexistent in einer heute vordergründig muslimischen Prägung. Alles wird toleriert und fließt zu einem großartigen Ganzen zusammen. So hat der Tanz selbst auch spirituelle indische Einflüsse, behielt aber stets seine javanische Identität. Nothingness. Ganz gleich, welche Rolle der Tänzer einnimmt. Er geht vor der Aufführung durch einen stundenlangen Prozess der Kontemplation. Er geht in das Nichts, in den Urgrund, um eine neue Persönlichkeit anzunehmen. Dies gelingt auf der Basis der Erkenntnis, dass wir nicht unser Körper sind und dadurch jede Wandlung spielerisch möglich ist. Warrior. Der Krieger auf dem Bild ist ein ganz sanfter, friedlicher Zeitgenosse. Aber er kann auch Krieger sein, wenn seine Aufgabe das von ihm verlangt. Es erinnert an die Diskussion zwischen Fürst Arjuna und Krishna in der Bhagavad Gita. Arjuna will gar nicht in den Krieg ziehen, aber Krishna, der als sein Lehrer das göttliche Selbst verkörpert, erklärt ihm, dass nur der Körper vergänglich sei. Der ewige Geist im Menschen könne gar nicht getötet werden. Es kann also eine Pflicht sein, für die gerechte Sache einen Krieg zu führen, ganz im Sinne der ausgleichenden Intelligenz der Natur. An dieser Stelle treffen sich die indische und die javanische Weltanschauung. Transformation. Die Aufgabe der thailändischen Gasttänzerin auf dem Bild ist es, ihr Ego-Ich vollkommen aufzugeben, um rein zu sein für die Transformation, in die sie sich begibt. Dies wird im Prozess des Schminkens sichtbar. Das Gesicht, also die Äußerlichkeit, wird zuerst zur Leinwand, zum unbeschriebenen Blatt. Dies sieht sie im Spiegel, vor dem sie sitzt. Dadurch ist das Schminken selbst eine Meditation. Bride. Die Familie steht auf Java über allem, insbesondere auch über dem Einzelnen. Die bis zu 4 Tage dauernde Hochzeitszeremonie ist auch die Transformation des Ego-Ichs in eine neue Rolle, die des Ehepartners, der von nun an all sein Tun in den Dienst der Familie stellt. Allein der Prozess des Schminkens mit symbolischen Elementen dauert einen ganzen Tag, den die Braut auf dem Bild in tiefer Kontemplation verbringt. The Blossom of Being. Der Sinn allen Lebens ist das Streben, hin zur Blüte des Seins. Dies lässt sich in der Natur beobachten und wurde so zur javanischen Lebensphilosophie. Colors. Auch ungeschminkt ist das Äußere des Gesichts ein Spiel der Farben. Guru Sejati. Das Wort Guru kommt auch aus dem Sanskrit und bedeutet schlicht Lehrer. In der indonesischen Sprache wird auch der klassische Schullehrer Guru genannt. Der wichtigste Lehrer aber ist der Guru Sejati, übersetzt der innere Lehrer. Die Entwicklung des reinen Seins kann man nicht von außen lernen, weil es nicht lehrbar ist. Die Entwicklung des eigenen Bewusstseins kann nur aus dem Inneren heraus geschehen. Somit ist die wichtigste Schule in unserem Inneren. Shunyata bedeutet die absolute Leere. Die 107-jährige Großmutter meditierte ihr ganzes Leben. Aber als ich von Meditation spreche, lacht sie nur. Das Wichtigste in ihrem Leben sei ihre Freiheit. Und die hätte sie immer dann, wenn sich ihre Gedanken ausruhen. Sie hätte sich nie vorgenommen, zu meditieren. Sie wolle sich nur von ihren Gedanken befreien, die sie ständig befallen, um zu genießen, wie viel Wonne und Frieden sich in der Leere, also hinter den Gedanken, befinden. Dies fasst zusammen, was jeder von uns erfahren kann, wenn sich die Selbstidentifikation mit den eigenen Gedanken auflöst. Alle Menschen in diesem Buch laden uns dazu ein. Buddhas Leaf. Am Ende meiner Reise durch Indien war ich in Bodh Gaya, dem Ort, an dem Siddhartha Gautama um 500 vor Christus unter der Pappelfeige, Bodhi-Baum, meditierend seine Erleuchtung, Bodhi, erlangte. Ein Abkömmling dieses Baums steht heute noch im Zentrum des Mahabodhi-Tempels, der heiligen Pilgerstätte der Buddhisten. Als ich auf meinem Gang um die große Stupa unter dem Baum durchlief, fiel ein Blatt auf meinen Kopf. Ich hätte das vielleicht gar nicht wahrgenommen, wenn nicht ein Raunen durch die Menge gegangen wäre und ein Mann das Blatt aufhob und es mir mit tiefer Verbeugung überreichte. Man erklärte mir, dies sei ein großes Blessing, eine Segnung, und würde mir sagen, dass mein Weg, den ich gehe, der richtige sei, da es mir beim Laufen auf den Kopf fiel. Ich halte das Blatt in Ehren. Aus der Taittiriya Upanishad. Versuche, ihn zu erkennen, von dem alle Lebewesen kommen, durch den alle Lebewesen leben und zu dem alle Lebewesen zurückkehren. Es ist Brahman.